Die militärischen Provokationen der südkoreanischen Armee auf den Gewässern der DEVRK auf dem koreanischen Wüstenmeer werden im September immer tollkühner. Allein am 6. September verletzte gegen 11 Uhr 18 ein Schnellboot der 2. Flotte der südkoreanischen Marine die nördliche militärische Meeresdemarkationslinie südwestlich von der Insel Yeonpyeong, drang über 4 Kilometer in die DEVRK-Gewässer ein und danach mehr als 5 Mal wieder in die heilige Hoheit des Nordens. Als die Volksarmee der DEVRK mehrmals die südkoreanischen Schnellboote vor der Hoheitsverletzung warnte und sie zum Rücktritt aufforderte, wollten die Eindringlinge ihre Taten rechtfertigen, indem sie räuberisch behaupteten, dass die Fischerboote der nördlichen Seite beim Fischfang auf ihren Gewässern zurückgezogen werden sollten. Da sie sich aber dann vor einer Vergeltung fürchteten, machten sie sich Hals über Kopf davon. Auch am 2. und 3. September fielen die südkoreanischen Armee-Schnellboote 3 Mal in die DEVRK-Gewässer nördlich von der Insel Paengmyeong und südwestlich von der Insel Yeonpyeong ein. Am 4. und 5. September brachen die südkoreanischen Kriegsschiffe 5 Mal absichtlich in die nördlichen Gewässer ein.